Konkurrierende Prinzipien. Der tiefere Grund für unsere Ratlosigkeit, den Parteien eindeutig einen Platz im politischen Spektrum zuzuordnen, liegt darin, dass sie nicht einem einzigen Prinzip, sondern mehreren folgen, die sich oft in Konkurrenz befinden. So verstehen die Wähler der FDP unter Freiheit die Bürgerrechte in der Gesellschaft ebenso wie die Gestaltungsfreiheit der Unternehmen in der Wirtschaft. Beide Freiheiten passen aber nicht immer zusammen. Für die ökonomische Freiheit der international agierenden Unternehmen kann eine Kooperation mit einem autokratischen Herrscher wie Putin vorteilhaft sein, wie von FDP-Chef Lindner vorgeschlagen. Mit diesem Manöver hat er aber diejenigen Wähler vor den Kopf gestoßen, denen Bürgerrechte als zivile Freiheit am Herzen liegen. Freiheit und Autorität stehen ohnehin dauerhaft in einem Spannungsverhältnis. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft werden Menschen zu Experten, weil sie sich spezialisieren. Experten haben zwangsläufig mehr Macht, schon allein, weil sie durch ihre Funktion autorisiert sind. Sie haben beispielsweise eine staatliche Zulassung als Arzt oder als Richter oder Entscheidungskompetenz als Unternehmerin, Politikerin oder Universitätsprofessorin. Mehr zu sagen zu haben, heißt aber automatisch weniger Freiheit für die anderen. Den progressiv-linken Wählern ist oft jede Form von Autorität suspekt. Daher stellt Leistungsautorität sie vor eine Herausforderung. Denn in der modernen Gesellschaft sind fast alle Einrichtungen hierarchisch organisiert, unter anderem auch die Parteien, selbst wenn ihre Mitglieder oder die Wähler antiautoritär sind. Unter anderem daran ist die Piratenpartei im Wahlkampf 2013 gescheitert. Presse und Öffentlichkeit erwarteten eine Führungsgruppe mit Spitzenkandidaten. Die Partei selbst bevorzugte das hierarchielose Kollektiv, was an der Praxis fehlschlug und im Chaos endete. Auch die Partei Die Linke ist in einem Dilemma, und zwar zwischen Nationalismus und Internationalismus. Für die progressiven linken Wähler ist Solidarität, also universelles Mitgefühl mit den Schwachen auf der ganzen Welt, ein zentrales Anliegen. Dem folgt auch die Partei. Allerdings muss sie gleichzeitig vom kleinen Mann im eigenen Land gewählt werden, der sich mitunter von ausländischen Minderheiten bedroht fühlt. Wenn die Partei den Internationalismus überbetont, verliert sie Wähler, besonders an die AfD.